Teil 3 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Von den Wichtelmännern. Erstens von dem Schuster, dem sie die Arbeit gemacht. Ein Schuster war so arm geworden, dass er nichts mehr hatte als das Leder für ein einziges Paar Schuhe. Der schnitt am Abend zu, legte sich ins Bett und wollte sie am anderen Morgen in die Arbeit nehmen. Wie er aber aufgestanden ist und sich zur Arbeit setzen will, da stehen die beiden Schuhe schon fertig und schön gemacht auf seinem Tisch. Es kam auch bald ein Käufer, der bezahlte sie so gut, dass sich der Schuster Leder zu zwei Paar Schuhen kaufen konnte. Die schnitt er wieder abends zurecht, und wie er sie am anderen Morgen arbeiten wollte, waren sie ebenso wohl schon fertig. Und für das Geld, das er daraus löste, konnte er Leder zu vier Paar Schuhen kaufen. Die aber standen am dritten Morgen schon gemacht da. Und so ging's weiter. So viel der Schuster am Abend zugeschnitten hatte, so viel war am Morgen fertig, und er war bald wieder ein wohlhabender Mann. Wie er sich eines Abends kurz vor Weihnachten zu Bett legen wollte und wieder vieles zurechtgeschnitten hatte, sprach er zu seiner Frau: »Wir wollen doch einmal aufbleiben und sehen, wer in der Nacht unsere Arbeit tut.« Also steckten sie ein Licht an, verbargen sich in den Stubenecken hinter den Kleidern, die da aufgehängt waren, und gaben Acht. Um Mitternacht kamen zwei kleine, niedliche, nackte Männlein, die setzten sich an den Arbeitstisch, nahmen alle zugeschnittene Arbeit vor sich und arbeiteten so unglaublich geschwind und behend, dass der Schuster vor Verwunderung die Augen nicht von ihnen abwenden konnte. Sie hörten noch nicht auf, bis sie alles fertig gemacht hatten, dann sprangen sie fort, und es war noch lange nicht Tag. Die Frau aber sprach zu ihrem Mann: »Die kleinen Männer haben uns reich gemacht, wir müssen uns dankbar beweisen. Sie dauern mich, dass sie so ohne Kleider herumgehen und frieren. Ich will Hemder, Rock, Kamisol und Hosen für sie nähen und auch jedem ein paar Strümpfe stricken. Mach du jedem ein paar kleine Schuhe.« Der Mann war das zufrieden, und wie alles fertig war, legten sie es am Abend zurecht. Sie wollten auch sehen, was die Männer dazu machten, und versteckten sich wieder. Die Kleinen kamen wie gewöhnlich um Mitternacht. Wie sie die Kleider da liegen sahen, schienen sie recht fröhlich. Mit der größten Geschwindigkeit zogen sie sich an, und als sie fertig waren, hoben sie an zu hüpfen, zu springen, zu tanzen. Und so tanzten sie zur Tür hinaus und sind nicht wiedergekommen. Zweitens, von einem Dienstmädchen, das Gevatter bei ihnen gestanden. Ein armes Dienstmädchen war fleißig und reinlich und kehrte alle Tage den Schmutz vor der Türe auf einen großen Haufen. Eines Tages fand es einen Brief darauf liegen, und weil es nicht lesen konnte, brachte es in seiner Herrschaft. Da war es eine Einladung von den Wichtelmännern an das Mädchen, es möchte ihnen ein Kind aus der Taufe heben. Das Mädchen besann sich, endlich auf vieles zu reden, dass man das nicht abschlagen dürfte, sagte es ja. Da kamen drei Wichtelmänner und führten es in einen hohlen Berg. Da war alles klein, aber so zierlich und prächtig, dass es nicht zu sagen ist. Die Kindbetterin lag in einem Bett von schwarzem Ebenholz mit Knöpfen von Perlen. Die Decke war ganz golden, die Wiege von Elfenbein und die Wanne von Gold. Das Mädchen stand beim Gevatter und wollte er noch wieder fort. Die Wichtelmännlein baten es aber, drei Tage bei ihnen zu bleiben. Die verlebte es in Freuden, und wie sie herum sind und es heim wollte, da steckten sie ihm die Taschen ganz voll Gold und führten es wieder aus dem Berg heraus. Und als es nach Haus kam, war es statt drei Tage ein ganzes Jahr darin gewesen. Drittens, von einer Frau, der sie das Kind vertauscht haben. Einer Mutter war ihr Kind von den Wichtelmännern aus der Wiege geholt und ein Wechselbalg mit dicken Kopf und starren Augen hineingelegt, der nichts als trinken und essen wollte. In ihrer Not ging sie zu ihrer Nachbarin und fragte sie um Rat. Die sagte, sie solle den Wechselbalg in die Küche tragen, auf den Herd setzen, Feuer anmachen und in zwei Eierschalen Wasser kochen. Das bringe den Wechselbalg zum Lachen, und wenn er lache, dann sei es aus mit ihm. Die Frau tut alles. Wie sie die Eierschalen mit Wasser übers Feuer setzt, spricht der Glotzkopf: »Nun bin ich so alt wie der Westerwald und habe nicht gesehen, dass jemand Schalen kocht, und muss darüber lachen. Und wie er lacht, kommt auf einmal eine Menge von Wichtelmännerchen. Die bringen das rechte Kind, setzen es auf den Herd und nehmen ihren Gesell mit fort.« Ende von den Wichtelmännern, gelesen von Elli, April 2012.